Dialoge, Seite 104. In meinen Augen sind deine parlamentarischen Regierungen nur Schulen des Streites und Herde unfruchtbarer Agitationen, innerhalb derer sich die fruchtbare Lebenskraft der Nationen erschöpft, die die Rednerbühne und die Presse zur Ohnmacht verurteilt.